Der Sommer war schon immer meine am wenigsten liebste Jahreszeit. Vierter Platz von 4 Teilnehmenden. Kein Foto für den Sommer. Keine Tens, Tens, Tens across the board. Beim Poetry Slam 10 Punkte. Insgesamt kein Extrapunkt. Ein Typ für Fidaralla und ich eben auch so überhaupt absolut kein Typ für Fidaralla. Schlecht. Der Sommer ist schlecht. Fürchterlich, ganz schlimm, war grausig, pfui. Der Sommer war schon immer meine am wenigsten liebste Jahreszeit, denn es ist halt einfach viel zu heiß. Da schwitzt man, im Sommer schwitzt man, alleine vom Sitzen schwitzt man, sitzt in der Sonne und schwitzt beim Sitzen, schwitzt man in der Sonne, obwohl man sich keinen Zentimeter bewegt, schwitzt alles in der Sonne. Und dann bickt man, im Sommer bickt man und man hockt da und bickt am Ledersitz im Auto, bickt man fest, wegen der kurzen Hose bickt man und das Gewand bickt und schweißt, alle schweißen, im Bus schweißen alle und es riecht, als hätte man gerade Deo geschnupft. Aber dann geht man duschen und alles ist so schön frisch und kühl und sauber. Zwar auch nicht trocken, aber es bickt nichts und dann steigt man aus der Dusche und bickt schon wieder. Alles bickt, weil man vergessen hat, die Haxen vor dem Duschen zu rasieren und erst nach dem Duschen die Haxen rasiert beim Waschbecken. So mit dem Haxen auf dem Waschbecken und von der geschissenen, unnötigen, schweißtreibenden Akrobatik bickt man schon wieder. Fürchterlich, ganz schlimm, wah, grausig, pfui. Es ist halt einfach viel zu heiß. Da bickt man alleine vom Sitzen, bickt man am Ledersitz im Auto fest. Man bickt am Auto, bickt man und muss schon wieder tanken fahren, weil man so am Auto bickt und aus dem Auspuff pufft die Hitze raus und das stinkt, als hätte man Feinstaub geschnupft. Und wenn es zu weit ist fürs Auto, dann fliegt man halt und alles bickt im Flieger, bickt alles von Öl und Kohle, bickt alles. Und das Rindfleisch bickt, weil es davor so viel gefressen hat und so viel gröbst hat und so viel Platz gebraucht hat, bickt, weil es dem Wald die Haxen rasiert haben. Vor oder nach dem Duschen komplett wurscht. Den Wald haben es abrasiert und im Flieger bickt man auch am Ledersitz fest wegen der kurzen Hose und alles riecht, als hätte man Erdöl geschnupft. Aber im Flieger ist es wenigstens ein bisschen kühl, so schön kühl und frisch. Fast ein bisschen zu frisch. Da kann man ja fast vergessen, dass man gerade drin sitzt nach Skandinavien, weil man es zu Hause vor lauter Hitze nicht mehr ausgehalten hat. Und es biegt schon wieder, alles biegt, wenn man vergessen hat, dass man den Wald vor dem Duschen abrasiert hat und das von der geschissenen, unnötigen, schweißtreibenden Akrobatik jetzt Australien brennt. Es ist halt einfach viel zu heiß. Ja, sicher ist es zu heiß, wenn man so viel bickt am Auto und den Supertankern voll mit Erdöl und am Fleisch, mit dem nackten Fleisch bickt man am Ledersitz vom Auto und vom Flieger und am Plastik und am Wald abrasieren bickt man. Weil es gar so furchtbar unbequem ist, so ohne Rindfleisch. Aber in Australien ist es fast ein bisschen unbequemer, so ohne freie Sicht auf das Sydney Opera House. Weil es so viel raucht und staubt und brennt. Und in Kitzbühel ist es auch fast ein bisschen unbequem, wenn man im Dezember dort nicht Skifahren kann, außer auf einem Schneeband neben der Wiese. Und neben dem Inn wird es auch fast ein bisschen unbequem, wenn von weiter oben die Gletscher runterkommen. Fast ein bisschen unbequem. Sommer haben wir es dann fein, da haben wir am Gletscher oben 25 Grad, feini fein, so lässt sich's aushalten und in der Stadt drin bicken wir an der Klima, wenn uns das Klima nicht mehr passt, so fein. Und dann fällt die Klima aus und es bickt schon wieder, alles bickt, weil man vergessen hat, die Haxen vor dem Duschen zu rasieren und erst nach dem Duschen die Haxen rasiert, beim Waschbecken, so mit dem Haxen auf dem Waschbecken und von der geschissenen, unnötigen, schweißtreibenden Akrobatik bickt man schon wieder. Es ist ja gar so fürchterlich, ganz schlimm, bah, grausig, pfui, da wird's uns echt fast ein bisschen unbequem.